NATO-Gipfel in dieser Woche wird Zeichen setzen. Das hatte der amerikanische Präsident dem Kreml-Chef beim Treffen in Washington angekündigt. George Bush will seinen Beitrag dazu leisten. Der Abzug der 1400 Atomgranaten aus Europa, vornehmlich von deutschem Boden, das ist nun der jüngste Gedanke, den Washington ins Spiel bringt. Er kostet die amerikanische Regierung nicht einmal viel, weil diese nuklearen Artilleriegeschosse nur noch Gebiete erreichen, die nicht mehr als feindlich gelten. Dennoch unterstreicht diese geplante Geste des US-Präsidenten, dass die NATO gerade bei den atomaren Kurzstreckenwaffen abrüsten und zurückstecken will. Im Frühjahr hatte George Bush bereits den Modernisierungsverzicht bei den 88 Lance-Kurzstreckenraketen bekannt gegeben. Sie stehen ebenfalls vornehmlich auf deutschem Boden. Zum NATO-Gipfel in London will der amerikanische Präsident überdies den Vorschlag für eine Nicht-Angriffserklärung der NATO gegenüber den Warschauer Paktstaaten mitbringen. Das alles zusammen soll dazu beitragen, sowjetische Sicherheitsbedenken gegenüber einer dominierenden NATO im künftigen Europa abzubauen. Insbesondere will Washington mit seinen verschiedenen Vorschlägen Moskau dazu bewegen, die deutsche Vollmitgliedschaft in der NATO zu akzeptieren. Der Verzicht auf nukleare Kurzstreckenwaffen ist dabei ein wichtiges Glied in dieser Überzeugungspolitik. Moskau würde allerdings lieber ein atomwaffenfreies Deutschland sehen. Doch das geht Bush zu weit. Die NATO hat unlängst auf einer Sitzung in Kanada darauf bestanden, auch bei einer reformierten Verteidigungsstrategie eine Nuklearkomponente in Europa zu erhalten. Doch zu Abrüstungsverhandlungen in dieser Kategorie erklärte sich das westliche Bündnis bereit. Rund 1400 Atomgranaten sind heute in der Bundesrepublik und 4 weiteren Nachbarländern gelagert. Ihre Einsatzweite reicht jedoch nur etwa 30 Kilometer. Damit sind diese Atomgranaten praktisch nicht mehr verwendbar. Präsident Bush würde sich mit ihrem Abzug wenig vergeben. Ähnliches gilt für die Lance-Raketen. Ihre Reichweite liegt bei 120 Kilometern. Sie bleiben aber Verhandlungsmasse. Die Entwicklung einer neuen Generation atomarer Kurzstreckenwaffen ist allerdings bereits im Gang. Es sind bewegliche, luftgestützte, sogenannte Abstandswaffen, die von Flugzeugen aus abgeschossen werden. Ihre Entwicklung lassen sich die USA jährlich 120 Millionen Dollar kosten. Mit der Einsatzreife wird 1995 gerechnet. Hinter Präsident Bushs Abrüstungsofferte steckt der Gedanke, heute zu geben, was nicht wehtut, aber dafür noch etwas zu erhalten. Und das ist im Augenblick vor allem der volle deutsche NATO-Status. Im Blickpunkt zum Schluss die internationalen Pressestimmen, die heute Margit Iffert ausgewählt hat. Sprecherin ist Annette Weber-Diel. Ein Thema beherrscht heute die Kommentare der Presse im Ausland: die Währungsumstellung in der DDR. Zunächst zu den Stimmen aus dem Nachbarland Frankreich. Der Figaro schreibt: eine herzliche öffentliche Übernahme ohne Vorbild. Niemals hat man ein Land, das von der eigenen Minderwertigkeit niedergestreckt worden ist, dermaßen glücklich gesehen, von der Macht seiner Besieger überwältigt zu sein. Sie sind ein Teil seiner selbst, von eigenem Fleisch und Blut. Und es hofft, mit dieser Unterwerfung Zugang zu dem glänzenden Wohlstand seines anderen selbst zu erhalten. Dennoch hat die Medaille ihre Kehrseite. Dieser Anschluss lässt schwere Gefahren über ganze Wirtschaftssektoren und damit die Beschäftigung aufziehen, meint Le Figaro aus Paris. Die Zeitung der französischen Kommunisten, L'Humanité, wertet die Einführung der D-Mark in der DDR als Eroberung eines Staates mit neuen Mitteln. In dem Kommentar heißt es: wie dreht man einem Staat den Hals um? Bonn hat es gestern in bisher nicht dagewesener Weise gezeigt. Die DDR erscheint heute Morgen nur noch als eine Fiktion, ein politisches Phantom, das von nun an jeglicher ökonomischer Substanz beraubt ist. Das sollte zweifellos zu denken geben über die bisher niemals angewandte Art und Weise, in der eine Annexion vollzogen werden kann. Kein einziger Schuss, keine einzige Bundeswehreinheit ist in Bewegung, nicht einmal in Alarmzustand versetzt worden. In Frankreich haben wir von Generation zu Generation die Gewohnheit angenommen, uns den germanischen Expansionismus in militärischen Kategorien vorzustellen. Was gestern passiert ist, zeigt, dass der Geist der Vergeltung und der Eroberung über andere Mittel als die Waffengewalt verfügt. Man muss darauf aufpassen. Das Vereinigte Deutschland, das ist praktisch getan. Das Vereinigte Europa nach dem Rezept Kohls, halt. Soweit L'Humanité. Die ebenfalls in Paris erscheinende Libération befasst sich mit den Folgen der wirtschaftlichen Einigung Deutschlands für die Weltwirtschaft. Die am Sonntag vollzogene Vereinigung dürfte mit ziemlicher Sicherheit zu einer deutlich stärkeren Wirtschaftsmacht führen. Für die Partner Deutschlands ist dies nicht ohne Vorteil. Frankreich und die anderen Länder werden von der Lokomotive Bundesrepublik profitieren. Aber ihr wirtschaftliches und politisches Gewicht wird in gleichem Maß abnehmen. Dagegen werden sich wahrscheinlich die Zinssätze weltweit erhöhen. Die Bundesbank wird die Kreditkosten verteuern, um die inflationären Risiken zu bekämpfen. Und das dürfte auf die anderen Länder übergreifen. Kapital wird mithin seltener und teurer. Und Kreditnehmer wie die Vereinigten Staaten oder die Dritte Welt werden darunter leiden. Ebenso die großen Finanzmärkte, gibt Liberation zu bedenken. Unter der Überschrift Stunde Null für Deutschland kommentiert die in Wien erscheinende Tageszeitung Die Presse die Währungsunion. Ostdeutschland beginnt heute währungs- und wirtschaftspolitisch bei der Stunde Null. Seine Bürger müssen sich jenen Wohlstand, dessen wir uns seit Jahrzehnten in ständig steigendem Ausmaß erfreuen, erst erarbeiten. Sie haben aber nun wenigstens Chancengleichheit und im Vergleich zu anderen Ländern, auch zu Österreich und zum Deutschland der Nachkriegszeit, den enormen Vorteil, von der Bundesrepublik gleichsam adoptiert worden zu sein. Von einer wirklich erfolgreichen Umstellung wird man allerdings erst sprechen können, sobald die DDR westliches Leistungs- und Produktivitätsniveau erreicht hat. Erst wenn auch dies gelungen ist, und das wird nicht in einem Kraftakt, sondern nur in vielen kleinen Schritten möglich sein, ist die Wirtschaftsunion wirklich vollzogen, heißt es in der Presse aus Wien. Die in Linz erscheinenden oberösterreichischen Nachrichten sehen in der Einigung Deutschlands eine Chance für Europa. Mit dem 1. Juli endete die deutsche Teilung und damit die 1945 auf den Trümmern Hitler-Deutschlands gegründete europäische Ordnung. In einer Zeit, da Finanz- und Wirtschaftskraft mehr reale Macht verleihen als selbst atomare Arsenale, kehrt Deutschland in die Reihe der Großmächte zurück. Für viele bedeutet dies Unbehagen, für manche Drohung. Doch in erster Linie ist diese deutsche Vereinigung eine gewaltige Chance für Europa. Die Sorge vor einer Übermacht der Deutschen wird die Vereinigung Europas, das Zusammenwachsen zwischen West und Ost, beschleunigen. Dies ist umso notwendiger, da als der Zerfall der Sowjetunion die Stabilität in Europa schwer erschüttern wird. Wenn also die Vereinigung Deutschlands zum Instrument europäischer Einigung und Sicherheit wird, dann soll sie uns herzlich willkommen sein, schreiben die oberösterreichischen Nachrichten. Die Neue Zürcher Zeitung spricht in ihrem Kommentar von einem angemessenen Auftakt zur Wiedergeburt eines deutschen Nationalstaates gegen Ende des 20. Jahrhunderts und im Zusammenhang das Fehlen jedes nationalistischen Überschwanges und die rhetorische Einordnung des deutschen Einigungsprozesses in den Kontext des Zusammenwachsens Europas. Nach Ansicht der in Amsterdam erscheinenden Zeitung Volkskrant ist die Vereinigung Deutschlands praktisch vollzogen. Ich da großreden an einem solchen Tag mit der D-Mark in der Hand ab ins Geschäft und das ging in der DDR in Ostberlin gleich heute Morgen schon früh los. Holger Brandenburg. Schlag 6 klingelten die ersten D-Märker in der Kasse. Selbst das neue Deutschland, das ND, kostet jetzt DM und es titelte auch gleich mit der Schlagzeile der D-Mark zuliebe. Wegen dieser D-Mark haben die Ostberliner Bäcker ihre Preise vervierfacht. Beispielsweise Bäckermeister Karl-Heinz Malengriot in Berlin-Mitte. Der Kunde muss sich erst dran gewöhnen. Denn das ist eben nochmal die Erinnerung an alten Zeiten, wo die Schrippe 5 Pfennig kostete. Und da wollen wir nur langsam dran vorbeigehen an dieser Zeit. Ne? Jetzt kostet das Brötchen 20 Pfennig und das hat Folgen. Die Kundschaft bleibt aus. Um dieser Zeit stand meistens eine Riesenschlange, die hauptsächlich natürlich auch Schrippen kaufen wollten und so weiter. Jetzt gucken sie erstmal alle, vergleichen wahrscheinlich irgendwo die Preise. Und Folge dessen wird sich der Abkauf heute ein bisschen hinauszögern. Proppenvoll dagegen die Kaufhalle in der Chausseestraße. Um 8 Uhr bei Ladenöffnung strömten die Kunden massenweise ins Geschäft. Über Nacht hat sich das gesamte Sortiment verändert. 80% der Waren kommen aus dem Westen, 20% aus der DDR. Nun gibt's Puter in Aspik, 100 Gramm zu 1,29 Mark, Maggi-Chappi und alles, was das Herz begehrt. Ich habe mir ein bisschen Fleisch gekauft. Wir sind 2 Personen und so schöne kleine Abpackung und sieht doch sehr gut aus und man kann sich das da schön aussuchen. Man muss nicht, wenn die einen hier am Stand jetzt da so ein Stück, das musste man früher immer nehmen, war ein bisschen mehr und so, kann ich mir das selber aussuchen, wie ich es brauche. Und wir 2 Personen, ist das schön. Was ist denn heute noch neu? Was fällt Ihnen am meisten auf? Also die Preise gar nicht so hoch sind, wie man uns das immer gesagt hat. Das muss ich Ihnen sagen. Denn ich war vorher drüben selber mal einkaufen und so groß ist der Unterschied gar nicht. Probleme gibt es allerdings mit dem Kleingeld. Es bereitet noch so mancher Kassiererin Kopfzerbrechen. Die alten DDR-Alu-Chaps gelten weiter. Also Das ist sehr schwer. Man muss ganz schön aufpassen, weil wir ja noch Ostgeld mitverarbeiten, bis zu 50 Pfennig. Und das Westgeld, die Markstücke sind sehr, sehr klein. Ja? Also man muss ganz schön kontrollieren. Mitten im Ostberliner Trubel jetzt mein Kollege Thomas Jung mit einem Telefon um die Schulter. Mal hören, ob wir ihn hören. Ich bin hier vor dem größten Einkaufszentrum Ostberlins, dem Warenhaus am Alex, seit kurzem GmbH. Die Parkplätze rundherum sind voll. Am Gebäude selbst flattern bunte Fahnen, davor stehen Wühltische. In den Schaufenstern blinkt die Neonreklame, liegt modernste Westware. Auf dem Dach seit Jahren schon ein Werbeschriftzug, aber seit heute erst wissen die Kunden, was er bedeuten kann. Ein Weg, ihr Vorteil. Eine Kundin traf ich vor wenigen Minuten in der Kosmetikabteilung. Erstens, weil wir mal uns informieren wollen, wie die Preise hier gerade sind, was uns alles geboten wird. Nach all den vielen Jahren, wo wir also, wie gesagt, auf vieles verzichten mussten, wollen wir uns heute mal schön informieren, was uns so in der Perspektive alles erwarten kann. Also nur informieren oder auch kaufen? Naja, wenn was preiswertes da ist, auf alle Fälle. Heimelektronik, für sowas interessieren wir uns schon, aber so gerade was zu kaufen, das machen wir auch nicht. Gucken Sie dann lieber nach Westprodukten oder schon auf? Nein, ich muss sagen, also wenn unsere Produkte gut und preiswert sind, kaufe ich nur hier. Auf alle Fälle. Die Läden sind zwar voll, doch die wenigsten Kunden gehen mit dick gepackten Taschen nach Hause. Erstmal orientieren und schauen. Preise abwägen ist die Devise. Man muss sein Geld einteilen und darf nicht alles gleich kaufen, was man sieht. Auf dem Alexanderplatz selbst versuchen auch fliegende Händler vom Run auf die Geschäfte zu profitieren. Eis und Süßigkeiten gibt's genauso an Ständen wie Kleidung, Zigaretten gibt's sogar gratis. Und auch Beate Use hat einen rollenden Verkaufsstand auf den Platz gestellt. Der große Katalog kostet ganze 2 Mark. Als er hier noch verschenkt wurde, war das Interesse größer. Herr Jung, ich denke mir, nicht nur die Käufer dürften überwältigt sein, ich denke auch die Verkäufer haben es schwer. Sie kennen doch die Ware gar nicht, können gar nicht beraten. Gerade das wäre doch jetzt besonders wichtig. Gibt's da Probleme? 80% der Waren, der Kollege, der vor mir dran war, sagte es schon in seinem Beitrag, kommen aus der Bundesrepublik, wurden in den letzten 3 Wochen mit LKW hier angekarrt. Nur noch 20% bestammen aus DDR-Beständen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die DDR-Betriebe mit Lieferungen nicht nachkamen. Und das bringt natürlich die Verkäufer ganz schön in Schleudern. Sie müssen erst mal Warenkunde betreiben, sich im Sortiment zurechtfinden. Grenzkontrollen mehr, der Staatsvertrag ist da, die D-Mark ist die Währung. Was nun, Robert Röntgen in Berlin, was als nächstes? Ja, zunächst einmal wird ein Augenblick Ruhe einkehren. Man wird prüfen, man wird rechnen. Denn inzwischen hat man ja wirklich begriffen, dass das begehrte Geld in den Händen ist. Deswegen sind ja auch so viele so früh hingegangen, weil sie es vielleicht im Unterbewusstsein immer noch nicht geglaubt haben, dass es wirklich so kommen soll. Aber nun ist es da und nun geht man vorsichtig damit um. Aber die Betriebe, und die Wirtschaft ist ja nun mal die Grundlage auch dieser Gesellschaft, die Betriebe werden jetzt rechnen müssen und sehen, was sie haben und was sie nicht haben. Und danach wird sich dann einrichten, wie die Zukunft, die ökonomische Zukunft der DDR aussieht. Das ist zunächst einmal ein ganz wichtiger Faktor. Und dahinter treten vielleicht sogar die politischen Entscheidungen etwas zurück oder sie werden zumindest davon beeinflusst. Und diese politischen Entscheidungen sind also fürs Nächste die Vorbereitung des Überleitungsvertrages, wie man ihn ja nennen möchte, statt eines zweiten Staatsvertrages. Dann die Vorbereitung der Länderbildung in der DDR. Die Landtagswahlen sollen entweder im September oder im Oktober stattfinden. Und dann die Bundestagswahlen im Dezember und der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, wobei inzwischen doch schon einige starke Zweifel auftreten, ob man bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Beitritt noch warten kann. Also ein Fahrplan bis Ende des Jahres war das grob skizziert, obwohl man natürlich auch ein guter Korrespondent wie Robert Röntgen kann das nicht, auch wenn man jetzt noch nicht sagen kann, wie das im Einzelnen laufen wird. Wer konnte schon sagen, was im letzten halben Jahr alles passieren würde? Herr Röntgen, trotzdem möchte ich eins rausgreifen aus alledem, und zwar ist das die Länderneugliederung oder die Ländergliederung. Es gibt bisher ja 5 Länder in der DDR, also die alten Länder, wenn man diese Grenze nimmt. Wir hier im Westen haben 11, also 11 plus 5, das macht 16. Andere sagen jetzt aber plötzlich, das macht gar keinen Sinn. 5 große Länder sind besser als 16 kleine. Kann man das denn so auf die Schnelle hinkriegen oder dauert das nicht Jahre? Anders gefragt, wird es denn sobald dann schon Landtagswahlen in der DDR geben? Sicherlich ist die Bildung von 5 Ländern in der DDR, von denen 4 an der Grenze der Armut sich befinden, für vernünftige Menschen unsinnig. Nur, es gibt aus politischen Gründen keine andere Möglichkeit. Man hat nicht mehr die Zeit, sich genau auszurechnen und zu überlegen, wie man dann vielleicht zwei oder drei Länder zustande bringt, die von der Einwohnerzahl, von der Wirtschaftskraft, vom Steueraufkommen die Möglichkeit haben, alleine zu überleben. Aber die Zeit hat man nicht, das dauert lange. Da müssen entsetzlich viel Verhandlungen geführt werden. Es sind auch Stammeseifersüchteleien zu berücksichtigen, historische Forderungen. Deswegen hat man sich entschlossen, nun ganz einfach zu dem System zurückzukehren, das 1946 eingeführt wurde. Denn die Länder sind ja nicht historisch gewachsen. Die sowjetische Besatzungsmacht hat diese Länder angeordnet, die dann 1952 wieder zugunsten der Bezirke abgeschafft wurden. Es geht einfach nicht anders. Man nimmt die Länder so, wie sie waren, zieht die Striche, so wie sie früher waren, lässt in einigen Gebieten abstimmen, wohin man will, hier oder dorthin, und dann wird man die Länder schaffen und man wird so schnell wie möglich Landtagswahlen abhalten. Denn zwischen der Zentrale in Berlin und den Kommunen gibt es im Moment keine Verwaltung. Die bisherigen Bezirksverwaltungen tun nichts mehr. Da passiert nichts. Wichtige Entscheidungen, und zwar ganz normale Verwaltungsentscheidungen, die getroffen werden müssen, werden einfach nicht getroffen. Es breitet sich eine gewisse Verwaltungsanarchie aus, und eine DDR, die einigermaßen gesammelt und geordnet in die Einheit gehen will, kann eben ohne diese Zwischenstufe der Länderverwaltungen diese Ordnung nicht herstellen. Nun berät ja in Ost-Berlin heute die Regierung, die Koalition dort, über den zweiten Staatsvertrag. Das soll man nicht sagen. Überleitungsvertrag soll der offizielle Name sein. Robert Röntgen, ist das denn schon so weit gediehen? Sie haben das vorhin erwähnt, das wird eines der nächsten Punkte sein. Ist dieser zweite Staatsvertrag denn schon so weit gediehen, dass man demnächst sagen kann, das läuft? Naja, anders als beim Staatsvertrag oder beim ersten Staatsvertrag, ist die DDR, bei dem die DDR ja ein klein wenig überfahren worden ist, nicht nur die DDR, sondern auch die Bundesländer, will man diesmal also mehr selbst mitwirken. Man will einige gesetzliche Bestimmungen, die in der DDR existieren, zum Beispiel im Paragraphen 218, will man versuchen zu retten, wenigstens für eine Zeit zu retten, um dann in einem gesamtdeutschen Parlament möglicherweise ein neues Gesetz einzubringen über diesen Paragraphen. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Überleitungsproblemen, zum Beispiel die Frage, die die DDR-Regierung noch gar nicht angefasst hat, welche Gesetze der Vergangenheit sind denn nun eigentlich illegal gewesen? Sie hat bisher keins für illegal erklärt. Sie hat Gesetze aufgehoben, sie hat Gesetze geändert, aber für illegal erklärt hat sie noch keins. Denn wenn sie das täte, würde natürlich auch auf dem Gebiete des Rechts ein Chaos eintreten, weil dann keiner mehr weiß, was noch stimmt und was nicht stimmt. Und auf westlicher Seite ist man ja doch der Ansicht, da gibt es ein paar Gesetze, die taugen nun überhaupt nicht. Man will also etwas mehr von den Interessen, die die DDR-Regierung hat, in den Überleitungsvertrag hineinbringen. Das würde, wenn es mit Sinn und Verstand gemacht wird, schlecht gerechnet ein halbes oder vielleicht sogar ein Jahr oder noch länger dauern, wenn man das alles richtig machen wird. Nur diese Zeit hat man nicht. Man wird es alles sehr schnell machen müssen. Man wird auf manches verzichten müssen. Und die DDR-Regierung wird immer Rücksicht darauf nehmen müssen, dass sie ohne die Bundesrepublik nicht weiterkommt und deswegen doch manche ihrer Forderungen aufgeben müssen. Die DDR-Bürger spielen nicht so verrückt, wie wir vielleicht gedacht haben hier im Westen. Sie gehen sorgsam mit dem neuen Geld um, so auch diese Berlinerin. Ich möchte wirklich nur das Lebensnotwendigste kaufen und auf dem Teppich bleiben. Wir suchen gerade und sind eigentlich überrascht. Wir haben das im Vergleich eigentlich jetzt als billiger gesehen. Ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Gehalt, was ich habe, so kaufen kann, lebe ich besser. Bin aber der Meinung, dass ich trotzdem spare. Nun, mal langsam, sagt sie, das liebe Geld, Gerhard Laff hier im Studio. Nun sind die Zinsen in den letzten Monaten ja gestiegen. Die Hypotheken wurden teurer und damit ja auch die Ängste vieler Bürger. Wie sollen wir das alles noch bezahlen, war die Frage. Doch in den letzten Tagen ist ja zu beobachten, dass es so einen leichten Knick nach unten gegeben hat bei den Zinsen. Warum eigentlich? Ganz einfach deshalb, weil es zunehmend Leute gibt, die sagen, die Kosten der deutschen Einheit sind zwar horrend, aber sie sind doch nicht so verheerend und vor allem sie sind durchaus zu finanzieren. A, aus unserem Sparaufkommen, B, aus Kapitalangeboten aus dem Ausland und C, und das ist jetzt neu, vielleicht zum Teil auch aus dem Sparaufkommen der DDR-Bürger, denn man sieht ja jetzt schon, dass der große Konsumrausch bislang zumindest ausgeblieben ist. Die Leute hauen, salopp formuliert, ihr Geld eben doch nicht auf den Putz. Was aber machen Sie dann mit Ihrem Geld? Man muss wissen, Sie können seit heute in allen Anlageformen sparen, die es auch bei uns gibt. Bislang bekamen Sie auf dem Sparkonto einheitlich 3¼%. Jetzt können Sie Pfandbriefe kaufen, Sie können Bundesanleihen kaufen, für die gibt es immerhin 8¾%. Sie können Bausparen, Sie können Versicherungssparen machen. All dies erhöht möglicherweise gesamtwirtschaftlich in Deutschland das Angebot an Kapital. Und was passiert, wenn in einer Marktwirtschaft ein Angebot sich erhöht? Der Preis, ein Preis kann dann sinken, ich sage bewusst, er kann sinken oder er steigt doch zumindest nicht so hoch wie ohne dieses zusätzliche Angebot. Und der Zins ist ja letzten Endes nichts anderes als der Preis für Geld. Das Ganze ist eine Spekulation im Moment noch, aber die Auswirkungen sind zwar klein, aber sie sind erkennbar schon, denn die durchschnittliche Verzinsung für Bundeswertpapiere ist seit Mitte letzter Woche immerhin schon von 8,9 auf 8,7% zurückgegangen. Das könnte noch ein bisschen runtergehen. Jedenfalls die ganz große Befürchtung, dass die Währungsunion beginnt mit Zinsen bei uns um 9,5 bis 10%, ist im Moment jedenfalls mal vom Tisch. Nun hört die Börse ja bekanntlich immer schon das Gras der Zukunft wachsen. Wie stehen denn da heute die Aktien? Die Aktienbörse hat die Wirtschaftsunion mit einem wahren Kursfeuerwerk, kann man schon etwas abgegriffen, diesen Begriff wieder bemühen, begonnen. Die Kurse sind im Durchschnitt um rund 1,6% gestiegen. Auch die Aktienbörse ist erleichtert, dass der Konsumrausch ausgeblieben ist, der ja bei uns möglicherweise die Preise hochgetrieben hätte. Und die Börse honoriert vorweg schon mal die doch recht guten Geschäftsaussichten für westliche Firmen in der DDR. VW zum Beispiel, die ja schon ganz gut drüben ein Standbein haben, sind um 3% gestiegen. Siemens heute auch um 3%. Insgesamt sind ja die deutschen Aktienkurse seit 9. November schon um rund 30% in die Höhe gegangen. Und wenn die Börse, wie man oft sagt, ein Guckloch in die Zukunft ist, dann sieht es ganz gut aus. Journalisten sprechen so gerne und leider viel zu oft von einem Schicksalstag. Dann frage ich Sie, Hermann Krause, trotzdem, Hermann Krause in Moskau, dieser Parteitag der KPdSU, der kommunistischen, noch allein herrschenden Partei, könnte er zu einem Schicksalsparteitag werden? Ich glaube eher nicht. Es sieht alles danach aus, als wenn das Ganze, ja, ich will nicht sagen ganz friedlich, aber halbfriedlich über die Bühne geht. Der Parteitag ist angelegt auf Konsolidierung und es hat ja vor kurzem hier den Parteitag der russischen KP gegeben und da haben die Konservativen sich stark zu Wort gemeldet. Da ist ja auch Ivan Poloskow zum ersten Sekretär gewählt worden. Und seitdem findet man hier in den Medien eine breit angelegte Kampagne gegen die Konservativen. Und man hat eher den Eindruck, dass sie jetzt auf dem Rückzug sind und dass sie keine große Gefahr für Gorbatschow darstellen. Die andere Seite, die demokratische Plattform, die linke Opposition, da ist die Frage, wie weit die vorgehen. Aber es ist durchaus möglich, dass auch sie die Politik Gorbatschows unterstützen werden, sodass jene Spaltung, von der ja im Vorfeld immer viel geredet wurde, sich möglicherweise nicht ereignet. Aber man muss sagen, es ist alles offen. Gorbatschow will ja die Partei weiterführen, heißt es doch. Er stellt ja auch wohl Bedingungen. Waren Sie heute Morgen in diesem Riesenpalast direkt auf dem Parteitag da reinkommen? Sagten Sie mir vorhin, sei gar nicht so einfach. Sie waren dort, trotzdem, Sie sind reingekommen. Wie war denn die Stimmung dort? Ja, das ist sehr interessant. Die Abgeordneten sind, also mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung, dass die Konstruktion Generalsekretär und Präsident nicht ideal sei. Also viele sagten, fast alle sagten, wir wünschen uns eigentlich etwas anderes. Wir wünschen uns einen Präsidenten, der nicht Generalsekretär oder Parteivorsitzender ist. Und wir wünschen uns einen Parteivorsitzenden, der nicht gleichzeitig Präsident ist. Aber viele sagen eben, im jetzigen Stadium geht es nicht anders. Im jetzigen Stadium braucht Gorbatschow beide Machtpositionen. Die KPdSU ist ja noch immer der entscheidende Machtfaktor in der Sowjetunion. Ohne die Partei geht in den Republiken und auch in der Zentrale nichts. Und das weiß Gorbatschow natürlich auch. Aber es gibt unter den Abgeordneten auch viele, die sagen, er müsste so etwas wie ein Beispiel statuieren. Er müsste dafür sorgen, dass er, wenn er denn das Amt des Generalsekretärs abgibt, als Präsident über den Parteien stehend die einzelnen Parteien verteidigt, gleichberechtigt verteidigt und dadurch eben die Macht der KPdSU nach und nach zerbröckelt. Ein Gorbatschow weiß aber, müsste wissen, er weiß es sicher auch, dass die Zeit der Alleinherrschaft der Partei in Osteuropa vorbei ist. Er hat ja immer wieder zarfage angedeutet und zaghaft angedeutet, dass er sich auch andere Parteien irgendwie vorstellen kann. Aber so richtig nach vorne gesprungen ist er mit der Idee ja nicht. Nun sehen die sowjetischen Bürger ja auch irgendwie, was in den anderen osteuropäischen Ländern passiert ist und dass dort die alleinherrschende kommunistische Partei furchtbar eins auf die Nase gekriegt hat. Und doch hält Gorbatschow dran fest. Was soll das? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Aus der Geschichte heraus ergibt sich, dass die KPdSU in fast allen wichtigen Institutionen, in allen Gremien, sowohl in den Republiken als auch hier in der Zentrale, als der entscheidende Machtfaktor sitzt. Und es ist bisher den kleinen Parteien, also zum Beispiel der Sozialdemokratie, die sich hier vor kurzem gegründet hat, oder auch dem demokratischen Russland, gelingt es einfach nicht, gegen diesen Machtfaktor anzukommen. Das sind ja Parteien, diese kleinen Parteien, die über keine Infrastruktur verfügen, die zum Teil noch nicht mal Kopiergeräte haben, die keine Gebäude haben. Wie sollen die gegen die KPdSU angehen? Und die KPdSU ist immer noch die beherrschende Macht. Und damit muss Gorbatschow mehr oder weniger jonglieren, damit muss er spielen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er lieber das alles zergliedern würde, aufteilen würde, aber das ist natürlich gefährlich für ihn, wie sich ja gezeigt hat. Ivan Polaskow, der jetzige erste Sekretär der russischen Partei, kommt aus dem konservativen Lager und viele fürchten, wenn Gorbatschow das Amt des Generalsekretärs nicht mehr hat, dann könnte möglicherweise auch ein Konservativer nach vorne preschen und könnte die ganze Perestroika und die ganzen Reformbestrebungen wieder auf Eis legen. Das ist die Gefahr, die bei diesem Parteitag besteht. Und das ist eben das Spiel der Kräfte, mit dem Gorbatschow umgehen muss. Also im Augenblick keine Spaltungsgefahr? Das ist alles schwer zu sagen. Man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln. Wie gesagt, man spricht mit 10 Abgeordneten und hat 10 verschiedene Meinungen. Es kann sein, dass das Ganze erst einmal gut ausgeht. Die Partei ist natürlich in sich schon gespalten, aber wir stellen ja besonders immer im Westen die Frage, führt die Spaltung dazu, dass Gorbatschow noch bestehen bleibt? Hier stellt man sich in der Sowjetunion die Frage ganz anders. Hier stellt man sich nämlich die Frage so, wenn die Partei sich spaltet, führt das dazu, dass irgendwann dann auch andere Kräfte eben an die Macht kommen. Das muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das Ganze wird 14 Tage dauern, das haben die Abgeordneten heute beschlossen. Und Gorbatschow hat auch vorgeschlagen, dass man arbeiten sollte von 8 Uhr, also von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr. Und daraufhin gab es Proteste im Saal und haben gesagt, alle von 10 Uhr nur bis 19 Uhr, also eine Stunde weniger. Aber 14 Tage, das heißt 10 Tage insgesamt 2 Wochen. Er wird an Dauer 10 Tage alle seine Vorgänger übertreffen, einschließlich jenes berühmten 20. Parteitages. Denn jener war nach einer Woche abgeschlossen und dann inoffiziell verlängert worden. In der Verlängerung enthüllte dann Nikita Chruschtschow in jenem Jahr 1956 die Verbrechen Stalins. Und er erschütterte die Partei. Nicht so dramatisch, aber für rechtgläubige Kommunisten gleichermaßen erschütternd war der Bericht Michail Gorbatschow. Denn er warf praktisch 73 Jahre Sozialismus in den Orkus. Indem er sich dagegen verwahrte, dass die Schuld und Verantwortung für die offenen Übel des Landes der Politik der Perestroika, also auch ihrem Urheber Gorbatschow persönlich zugewiesen würden, zählte er beispielhaft das Versagen, die Fehler und Verbrechen früherer Jahrzehnte auf. Das Elend der Arbeiter und der Versorgung, die Verwüstung der Natur und die Zerstörung von Menschenleben folgen der stalinistischen Politik. Mit einem solchen System, sagte Gorbatschow, kann kein Staat reich werden. Und mit einem solchen System, so bedeutete er es mit anderen Worten, konnte die Welt nur unglücklich sein. Heute, so stellte er zufrieden fest, ruft unsere Gesellschaft keine Angst mehr hervor. Gorbatschow übte sich durchaus und begrenzt in Selbstkritik. Doch wirkte er nicht verunsichert. Er trat auf, seiner selbst sicher und auch des endlichen Erfolges. In den mancher Art Ungewöhnlichkeiten des heute früh begonnenen Parteitages nimmt es einen besonderen Platz ein, dass zum ersten Male nicht allein der erste Mann der Partei für das Politbüro seinen Rechenschaftsbericht abgibt. Die breite Mehrheit der Delegierten stimmte dafür, jedes einzelne Politbüromitglied und verantwortlichen Sekretärs des ZK einen Rechenschaftsbericht vortragen zu lassen. Mit dem, was heute die ersten 3 Berichterstatter außer Gorbatschow boten, ist gewiss noch nicht der Höhepunkt erreicht. Ministerpräsident Nikolai Ryzhkov hat stoisch Fehler und Versäumnisse eingeräumt, aber auch hartnäckig auf die Hindernisse verwiesen, auf die die Durchsetzung einer für richtig erkannten Politik stoße. Die Senkung des Einflusses der Partei, so sagte er, die Treue zu den veralteten Stereotypen und der Mangel an politischer Erfahrung und Kultur, an Befähigung, Probleme frei und demokratisch zu diskutieren, zweifellos die sozialen Spannungen, drängen zu Kundgebungsdemokratismus und spitzen die Emotionen zu. Soweit Rischkopf. Trocken, wie es seine Art ist, wandte sich der für Ideologie zuständige Sekretär und Politbüromitglied Vadim Medvedev dem neuen ideologischen Vakuum zu. Er bedauerte, dass alle die Veränderungen nicht schon viel früher eingeleitet wurden und rühmte, dass noch vor dem neuen Pressegesetz praktisch die politische Zensur abgeschafft worden sei. Und, so sagte er, wir haben auf die militante Intoleranz gegenüber den Andersdenkenden verzichtet. Ganz vorbehaltlos und in diesem Sinne ohne Bereitschaft zur Selbstkritik stellte sich Alexander Jakowlew vor, hinter und neben Gorbatschow, muss man schon sagen. Er sprach von der historischen Richtigkeit der Wahl von 1985. Gemeint ist die Entscheidung für Perestroika und wohl auch die Wahl Gorbatschows nach dem Tode Konstantin Tschernenkos. Das Monopol auf Wahrheit ist todbringend, sagte er und prophezeite eine nach links orientierte Entwicklung der Sowjetunion, mit oder ohne Partei, so wörtlich, wobei links im sowjetischen Spektrum bedeutet, westlich demokratisch. Von solchen Aussagen können sich nicht wenige provoziert fühlen. Hitzige Debatten sind in den kommenden Tagen zu erwarten. Was den Westen angeht, kann Michail Gorbatschow beruhigt in die Zukunft blicken und mit ihm die Sowjetunion. Denn die Vereinigten Staaten wollen sich für eine Veränderung der bisherigen Verteidigungsdoktrin einsetzen, der NATO nämlich. Der Einsatz von Atomwaffen soll nur noch als letzte Möglichkeit vorgesehen werden. So jedenfalls hat sich George Bush, der amerikanische Präsident, heute geäußert. Aus Washington, Gisela Sorge. US-Präsident George Bush ist wieder um Führerschaft im westlichen Bündnis bemüht. In London beim NATO-Gipfel in dieser Woche soll die friedensstärkende Rolle der Allianz unterstrichen werden. Das hatte der amerikanische Präsident beim Washingtoner Gipfel Kreml-Chef Gorbatschow angekündigt. Nun ist George Bush dabei, diese Pläne in die Tat umzusetzen und entwickelte er eine Reihe von Vorschlägen, die der NATO ein neues Profil verleihen können, aber ihren Bestand garantieren und sowjetische Bedenken abbauen. Über 2 Jahrzehnte lang hatte die Strategie der Flexible Response, der flexiblen Antwort, gegolten. Nun ist der amerikanische Präsident dabei, die Maßnahme des atomaren Ersteinsatzes, die von einem Krieg abschrecken sollte, weiter einzugrenzen und nur noch als allerletzten Schritt in Betracht zu ziehen. In Anbetracht einer sich rapide verändernden Landkarte in Europa erscheint den USA diese strategische Einschränkung denkbar, die allerdings einen Verzicht auf den nuklearen Ersteinsatz ausschließt, doch die den Sowjets die Furcht vor einer Bedrohung durch die NATO nehmen soll. Insbesondere erhofft sich der amerikanische Präsident vom Bild einer sich reformierenden NATO, dass deren Bestand erhalten und die deutsche Vollmitgliedschaft von Moskau akzeptiert wird. Bushs Reformvorschläge, die er nach London mitbringen will, geschehen daher auch in besonders enger Absprache mit Bonn. Über die Eingrenzung des atomaren Ersteinsatzes hinaus, was wie gesagt keinem Verzicht gleichkommt, ist Washington zu weiteren Erneuerungsanstößen bereit. Außerdem ziehen die USA nun nach dem Modernisierungsverzicht bei den Lance-Kurzstreckenraketen auch den Abzug der nuklearen Artillerie in Erwägung, die neben der Bundesrepublik noch in 4 weiteren NATO-Ländern mit einem Arsenal von 1400 Atomgranaten stationiert und wegen der geringen Einsatzweite hinfällig geworden ist. Verhandlungen über die Verminderung der atomaren Kurzstreckenwaffen, von denen bereits eine neue Generation entsteht, könnten gleich nach Abschluss der Wiener Verhandlungen beginnen. Für den Londoner NATO-Gipfel planen die USA mit ihren Partnern auch eine Nichtangriffserklärung gegenüber den Warschauer Paktstaaten, allerdings einzeln, um das alte Blockdenken zu überwinden und um die östliche Allianz nicht durch einen neuen Vertrag wieder aufzuwerten. Eine Reform der NATO-Strategie hatte Bush Gorbatschow für London ebenfalls in Aussicht gestellt. Doch es wird lediglich zu einer Bestandsaufnahme kommen, weil Washington die Strategiereform selbst vom Maß der Ergebnisse bei den Wiener Abrüstungsverhandlungen im konventionellen Bereich abhängig macht. So erwartet die Regierung Bush auf dem NATO-Gipfel auch eher Ergebnisse, die die neuen KSZE-Strukturen betreffen und an denen auch Gorbatschow gelegen ist. Nach amerikanischer Einschätzung könnten KSZE-Fortschritte sowie eine begrenzte Denuklearisierung, allerdings kein atomwaffenfreies Mitteleuropa, Moskau dann die gesamtdeutsche NATO-Vollmitgliedschaft leichter hinnehmen lassen. Widerstände begegnen Präsident Bush bei seinen Vorschlägen allerdings von Frankreich. Mitterrand gefällt weder, dass sich die NATO um KSZE kümmert und als politische Kraft wächst, noch die neue Atomwaffendebatte, die Frankreich stärker einzubeziehen droht. In London will sich die NATO aber vor allem als Erneuerungskraft darstellen. Die Republikaner, diese Partei, die eine Zeit lang hier in der Bundesrepublik einige Verwirrung bei allen Demokraten gestiftet hat, scheint nun endgültig auf dem Weg ins Politische aus zu sein. Die Republikaner haben ihren Bundeskongress vom kommenden Wochenende auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie sind untereinander wohl heillos zerstritten. Furore machen die Rechtsextremen noch auf europäischer Ebene. Sie planen in einem portugiesischen Badeort ein umstrittenes Treffen. Mehr von Volker Mauersberger. Noch vor wenigen Tagen gab sich Frankreichs rechtsradikalen Führer Jean-Marie Le Pen optimistisch und siegessicher. In Portugal hatten wir mit der Bevölkerung niemals Probleme, meinte der Franzose auf die Frage, warum sich Europas Rechtsradikale ausgerechnet in der Nähe von Lissabon versammeln wollen. In Sesimbra, einem Badeort 40 Kilometer südlich von Lissabon, wollen sich von Dienstag bis Freitag Le Pen, der deutsche Franz Schönhuber und 15 Sprecher europäischer rechtsradikalen Gruppen treffen, um über die EG-Beschlüsse von Schengen und Dublin zu diskutieren. Nebenbei dient der rechtsradikalen Treff dem Ziel, im kleinsten Land der EG eine neue rechtsextreme Partei zu etablieren, die bisher noch gesetzlich verboten ist. Die Gruppierung Neue Monarchie hat das Ziel, 16 Jahre nach der Aprilrevolution eine neue Diktatur in Portugal zu etablieren. Die ultrarechte Gruppierung, der hochkonservative Anhänger der 1974 abgehalfterten Caetano-Diktatur, aus Militär, Justiz und dem katholischen Klerus angehören, macht aus ihrem antidemokratischen Ressentiment keinerlei Hehl. Wie die übrigen europäischen Rechtsextremen frönen auch Portugals Ultras einem Ausländerhass, der erst vor wenigen Wochen zum ersten politischen Mord in Portugal führte. Ein farbiger Afrikaner wurde in der Nähe von Porto von einer Gruppe rechtsradikaler Skinheads erschlagen. In den letzten Monaten sind die Übergriffe gegen farbige Einwanderer häufiger geworden, ausgerechnet in einem Land, das seit 1974 eine fast vorbildliche Integration afrikanischer Immigranten und Asylanten realisierte. Fast 800.000 ehemalige Bewohner der portugiesischen Afrikakolonien haben seit der Revolution in Portugal eine neue Heimat gefunden. Erbittert registriert denn auch die ausländerfreundliche portugiesische Öffentlichkeit, dass prominente Rechtsradikale wie Le Pen und Schönhuber die Toleranz der Portugiesen für ihre rassistischen Ziele ausnutzen wollen. Portugals Oppositionsführer, der sozialistische Bürgermeister von Lissabon, Jorge Sampaio, nannte Le Pen eine unerwünschte Person. Der Vorsitzende der portugiesischen Christdemokraten prangerte das Gewaltdenken der Rechtsradikalen an und der kommunistische Bürgermeister von Sesimbra bat um Hilfe bei dem Versuch, die unerwünschten Gäste einfach wieder auszuladen. Auch Le Pen, Schönhuber und Co. hatten bei ihrer Konferenzplanung übersehen, dass sie sich an einem Badeort der portugiesischen Atlantikküste versammeln, der bei den letzten Kommunalwahlen zur Bastion der portugiesischen Linken avancierte. Und diese Linke hat die Zeiten der Diktatur noch nicht vergessen. Zu einem harmonischen Stell-Dich-Ein wird der rechtsradikale Europatreff kaum werden. Spezialeinheiten der portugiesischen Polizei sind zum Konferenzort befohlen, um Europas Ultrarechte vor Tomaten und faulen Eiern der anreisenden Demonstranten zu schützen. Imelda Marcos, die Witwe des früheren philippinischen Staatschefs Marcos, ist heute von einem Geschworenengericht in New York freigesprochen worden. Man warf ihr vor, gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann die Staatskasse der Philippinen um mehr als 200 Millionen Dollar geplündert zu haben. Nun kamen die Geschworenen zu der Entscheidung, die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft seien nicht zu beweisen. Freigesprochen wurde auch der saudi-arabische Geschäftsmann Khashoggi, dem die Anklage Behinderung der Justiz vorgeworfen hatte. Er soll mitgeholfen haben, die Geldgeschäfte des Ehepaars Marcos zu verschleiern. Gunnar Schulz-Borkel aus Washington. Imelda Marcos, Ex-First Lady der Philippinen, ist von den Geschworenen eines New Yorker Gerichts heute Abend an ihrem 61. Geburtstag in allen Punkten freigesprochen worden. Auch der Angeklagte, der ehemalige Waffenhändler Adnan Khashoggi, wurde nicht verurteilt. Frau Marcos weinte, als sie das Urteil der Jury hörte. Filipinos, die im Gerichtssaal saßen, klatschten begeistert in die Hände und umarmten sich. 5 Tage brauchten die Geschworenen, bis sie schließlich zu ihrem Urteil kamen. Frau Marcos war vorgeworfen worden, die Staatskasse der Philippinen um mehr als 200 Millionen Dollar geplündert zu haben. Mit dem Geld sollen sie und ihr Mann unter anderem Geschäftshäuser in Manhattan, eine Villa in Beverly Hills sowie Bilder von Picasso und Van Gogh gekauft haben. Dazu kam noch der Vorwurf, die Marcos hätten Banken um mehr als 160 Millionen Dollar betrogen. Der mitangeklagte saudi-arabische Geschäftsmann Khashoggi soll Ferdinand und Imelda Marcos dabei geholfen haben, die Beteiligungen an den Immobiliengeschäften zu verschleiern, indem er falsche Dokumente ausstellte. Wäre Imelda Marcos in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, hätte sie bis zu 50 Jahre ins Gefängnis kommen können. Der Prozess begann am 20. März in New York. Imelda Marcos, deren Mann Ferdinand im September letzten Jahres gestorben war, erschien jeden Tag ganz in Schwarz und ließ sich von dem Heer der Journalisten kaum zu einem Interview bewegen. Sie sei, so sagte sie nur, eine trauernde Witwe, die ihr Volk niemals betrogen hätte. Seit sie und ihr Mann die Philippinen vor 4 Jahren verlassen mussten, lebt sie zurückgezogen auf Hawaii. Das Bundeskriminalamt FBI, das bis heute jeden ihrer Schritte überwachte, wird nach dem Freispruch abgezogen. Während des Prozesses machte der Anwalt von Frau Marcos klar, dass die Witwe so gut wie nichts von den Geschäften ihres Mannes gewusst habe. Auch sei sie nicht die treibende Kraft gewesen, wie es die Staatsanwalt immer wieder behauptet hatte. Der Anwalt von Adnan Khashoggi konnte die Geschworenen offensichtlich davon überzeugen, dass der Geschäftsmann keine Unterlagen gefälscht hat. 2-mal musste der Prozess innerhalb der letzten 3 Monate unterbrochen werden. Frau Marcos wurde wegen Bluthochdrucks in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach diesem Prozess will Imelda Marcos ein 2. Verfahren gewinnen. Corazon Aquino, Präsidentin der Philippinen, hat es bisher untersagt, dass der Leichnam von Ferdinand Marcos nach Manila übergeführt wird. Frau Marcos will erreichen, dass der Tote dorthin zurückkehrt, wo er geboren wurde. Und nun ein Blick nach Italien zur Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft steht nach ihrem Viertelfinalsieg gestern gegen die CSFR im Halbfinale gegen England. Bevor sie morgen von ihrer bisherigen Unterkunft in Erba zum Spielort Turin wechselt, gab es heute noch einmal Zeit zum Ausspannen. Rolf-Rainer Gex schildert die Stimmung im Lager. Die Reaktion auf den Halbfinalgegner bestimmten am heutigen Montag das Geschehen im deutschen Mannschaftsquartier Castello di Castillo bei Erba. Mit den Engländern ist man zufrieden. Jeder Mann im deutschen Team hält sie für schlagbar, vor allem für viel leichter berechenbar als die Kameruner, die Ballartisten aus Schwarzafrika. Bei den Engländern weiß man, woran man ist, und man glaubt auch, dass taktisch mit einer Einstellung dem Team des Bobby Robson beizukommen ist. Ein bisschen wurde noch nachgekartet. Franz Beckenbauer gab zum Besten, worin sein großer Ärger in den letzten 20 Minuten des gestrigen Spiels gegen die Tschechoslowakei bestanden hatte, verkündete aber auch, dass alle Spieler fit und gesund sind und er fürs Halbfinale am Mittwoch in Turin aus dem Vollen schöpfen kann. Teamchef Franz Beckenbauer wurde unterdessen nicht müde, seine Zufriedenheit über den Halbfinalgegner England zum Ausdruck zu bringen. Ich bin natürlich persönlich froh, dass England es geschafft hat und England unser Gegner sein wird am kommenden Mittwoch aus mehreren Gründen. Nicht, weil vielleicht die Engländer schwächer sind als die Kameruner, nur die Engländer kennen wir besser. Auf die Engländer brauchen wir uns nicht sonderlich darauf einstellen, das ist ein Klassiker. Deutschland-England, da gibt es auch keine Motivationsprobleme, sondern da muss man 90 Minuten volle Konzentration spielen. Bei Kamerun, das ist nun mal ein Gegner, wo du dann leicht den Gedanken darüber verlieren kannst, sie zu unterschätzen. Und das wird jetzt am Mittwoch gegen die Engländer sicherlich nicht der Fall sein. Und ich bin froh, dass es die Engländer sind und nicht Kamerun. Während die Fußballer in Italien pausierten, griffen die bundesdeutschen Tennisstars nach der traditionellen Sonntagsspielzeit.